Okay, ich übergebe an Andreas. Geben wir ihm nochmal einen kräftigen Applaus für die zweite Stunde, Andreas. Schön, ihr seid noch wach. Der Herr hat zu mir über das Thema prophetischer Tanz gesprochen. Er wollte nur schauen, ob ihr wach seid. Thema prophetischer Tanz. Gut. Steht mal alle. Nee, ist gut. Ich habe eigentlich kurz drei Gebete noch, die sich jetzt im Laufe der von gestern, heute Abend noch in mir so formen. Drei Gebete, die ich auch aussprechen möchte oder mit euch noch proklamieren möchte für diese Zeit, in diese Zeit. Das erste Gebet kommt ein bisschen, ich konnte gestern Nacht nicht schlafen, kommt wenig vor, hat damit zu tun, dass ich, als ich ins Bett ging, ich weiß, das habt ihr sicher noch nie gemacht, gell? Das war nur ich. Lest nie die E-Mails kurz bevor ihr einschlaft. Und ich wusste es. Und irgendwo hat sich mein Finger in aller Kraft auf diesen... Und habe dann prompt so ein Mail gelesen, wo Steph beschrieben hat. Und musste dann aufstehen. Aber ein Gebet ganz grundsätzlich, ich nahm ein Wasserbad des Wortes. Kennt ihr das? Das Wasserbad des Wortes. Und nach dem Wasserbad des Wortes bin ich so glücklich ins Bett gekommen. So glücklich eingeschlafen. So glücklich privilegiert, den Herrn zu haben. Aber dieses eine Gebet, wo ich denke, ihr im Haus der Anbetung, wo ihr Anbetung kultiviert. Ihr betet nicht an, damit endlich die Redner etwas sagen können. Okay? Anbetung ist nicht Warm-up. Anbetung ist ein Lebensstil, egal in welcher Form. Wir sind Anbeterinnen und Anbeter. Das ist ein Überfluss dessen, wer wir sind, egal wo, wie. Und wenn wir eine Zeit haben, ist das eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass wir miteinander eine Zeit haben, wo wir dem Herrn als Körperschaft weihen und dem einen Ausdruck geben. Aber Anbetung in sich ist ein ewiger Wert. Und diese Anbetung, Psalm 96, 97, 98, spricht davon, dass die Anbetung sich mit der Anbetung der Schöpfung synchronisiert. Und wenn diese Anbetung sich mit der Schöpfung synchronisiert, dass dann die gerechten Gerichte Gottes kommen. Über den Erdkreis und über die Völker. Sag mal Völker. Weil ihr die Nationen im Herzen trägt, ja? Und der Lobpreis nicht einfach Kumbaya, ich fühle mich jetzt gut, sondern der Lobpreis bereitet dem Herrn einen Weg in diese Welt hinein, sein Erbe. Und ich spüre etwas und ich habe es auch nochmal gespürt heute. Es war so schön, kaum waren wir hin. Ich wollte natürlich schon fragen, wie sieht es das mit diesem Hotel da draußen aus? Und ich wusste gar nicht, wo es ist. Und wir mussten unbedingt noch da rein. Wir mussten unsere Füße noch auf den Grund und Boden setzen, welcher eingenommen wird. Auf die Substanz, die eingenommen wird, um des Herrn willen. Und es war so schön zu sehen, wie so ein Umfeld von euch hier eingenommen wird. Nicht einfach nur Größe und nicht nur Expansion, sondern wie ersichtlich wird des Herrn Erbe. Und das, was um drumherum ist, muss sich den Plänen und Absichten des Herrn beugen. Amen. Das sind die Gerichte Gottes. Die Gerichte Gottes sind nicht da, dass ein ärgerlicher Gott endlich mal die Sicherung durchknallen, wie wir es gern hätten. Der reagiert nicht wie wir. Sondern dieser Gott ist da, dass die Wege des Herrn sichtbar werden im Lobpreis seines Volkes, damit die Schöpfung einbezogen wird, die Substanz, damit eine Welt die Knie beugen muss. So nachzulesen. Und ihr werdet das sehen. Immer mehr, immer tiefer. Ihr habt ein Erbe, auch da, wo ihr wieder zurückgeht, in eure Häuser, in eure Umgebung, in euren Ländern, wo ihr zuschaut, in euren Glory-Häusern. Die Anbetung muss sich mit der Substanz verbinden, dass ein Erdkreis gerichtet wird. Und wir sagen, wir wissen, die Gerichte des Herrn, Gott sei Dank, lass uns aufgrund dessen in die Hände klatschen. Oder? Lass uns freudig sein, nicht, dass wir irgendwie Schall und Rauch sehen und der Ärger Gottes sich nach Sodom und Gomorra Luft macht, sondern dass wir sehen, eine Welt, eine Schöpfung atmet auf. Und wir möchten das über diesen Grundstücken nochmal proklamieren, oder? Diese Substanz soll aufatmen. Aufatmen, Gott sei Dank. Kommt gerechtes Leben hinein. Gott sei Dank werden Steine belebt. Jetzt ist ja noch der Steingarten vorne dran, gell? Diese Steine sollen ausrufen, der Herr lebt. Solange sie noch da drin sind, sie sollen rufen. Des Herrn Weg wird gepflastert, der kommt voran, du. Amen. Vater, wir danken dir, dass der Lobpreis sich von diesem Haus multipliziert mit der Substanz um dieses Haus herum, mit dem Boden, mit der Materie. Vater, wir sind aus dieser Materie erschaffen, dieses Bodens. Und der Mensch und diese Materie gehören zusammen, um dir diese Ehre zu geben. Und da, wo es verschmutzt worden ist, da, wo eine toxische Mixtur in diesem Boden drin ist, da danken wir dir, dass durch die Kraft deines Blutes, dieser Anbetung des Kreuzes, dieses Gift aus diesem Boden herausgezogen wird, dass wir sagen können, bereite dem Herrn einen Weg. Halleluja! Vater, wir danken dir. Du bist der, der alles Toxische, dieses Toxische. Oh Mann, gell, das ist, wenn ihr mich fragt, was mache ich momentan? Steph predigt, die anderen leiten. Ich sollte auch noch was tun in der Schleife. Ich beschäftige mich mit Menschen, die mir schreiben, oh, der Leib Christi. Ah, diese Gemeinde und jene Gemeinde. Und die Gemeinden, die ihr noch kennt, die sind so toxisch. Wie könnt ihr noch Gemeinschaft haben mit diesen oder jenen Leuten, die jetzt überführt worden sind von diesem oder jenen? Und euch, ihr macht es vielleicht ja auch, gell? So, das ist so mein Hobby momentan. Könnten auch sagen, alles delete, delete, delete, delete, delete, oder? Delete, delete, noch einmal delete. Aber irgendwie geht's dem Herrn um eine Kultur. Freunde, ihr habt hier eine Kultur, die eine Reich-Gottes-Kultur ist. Und wenn man vielleicht schon länger in einem Haus ist, dann weiß, kennt man das Privileg nicht, dass man so eine Kultur hat. Kennt ihr das? wirst das Leben lang, bist du von deiner Mutter bekocht und weißt gar nicht, was du für ein gutes Essen hast, bis du mal wohin in die Mission gehst oder in ein anderes Land und, oder? Sei dankbar für die Kultur. Eine Kultur, nicht nur der Ehre, sondern eine Kultur der Wertschätzung, die den Leib ehrt, die nicht einfach was unter den Teppich kehrt, die Wahrheit beim Namen nennt, aber die die Liebe und die Wertschätzung fördert und freisetzt. Was für ein Privileg, oder? Was für ein Privileg, in so einem Haus wachsen zu können, damit diese Kultur sich wieder multipliziert. Und momentan, ich habe es Georg kurz gesagt, momentan fühle ich mich in all und in vielen meinen Diensten als Kulturbeauftragter Gottes. Um wieder mal zu sagen, hallo? Hallo? Römer 14, nur kurz. Einfach damit ihr wieder die Kultur schätzen und lieben lernt und diese anfängt zu multiplizieren. Und das hat nichts mit Gottesdienstablauf zu tun. Sondern wenn es im Römer 14,7 heißt, keiner von uns lebt ja sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben nun oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Und dazu ist Christus gestorben, lebendig geworden, damit er sowohl über Tod und über Lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes treten müssen. Steht ja geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich beugen jedes Knie, jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben müssen. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern das haltet vielmehr für recht, dem Bruder nicht Anstoß oder Verführung zu bereiten. Ich weiß und ich bin im Herrn Jesus überzeugt, dass nichts und an für sich unrein ist, sondern nur für den, den er meint, es sei etwas unrein, für den ist es unrein. Hier geht es im 14. Kapitel selbstverständlich über, dass wir gerufen sind, den Schwächeren im Glauben, die etwas für unrein empfinden oder nicht gewisse Speisevorschriften haben, dass wir die nicht überführen, beziehungsweise dass wir nicht übervorteilen, sie dominieren, sondern Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten auch ein Stück weit, auf Überzeugung, wo er sagt, was du glaubst, das musst du auch wirklich glauben, so wird es dir zum Segen. Oder? Wenn du einen Tag befolgst, welcher dir wichtig ist, das ist kein Gesetz, aber tu es im Glauben. Wenn du keine Tage befolgst, dann tu es im Glauben. Aber übervorteilt einander nicht. Und kommt mit diesen Gesetzen, was ist richtig und was falsch und was soll, oder? Sondern der Paulus hier sagt eigentlich, ich möchte eine Kultur unter euch sehen, die frei ist von diesem Schielen aufeinander, frei auch er gebraucht hier die Worte, ich kann jetzt hier nicht in diese Details gehen, aber wo die Gesinnung für den Nächsten, grundpositiv ist. Ohne Hinterhalt. Ohne zuerst eine Vermutung anzustellen. Sondern die Gesinnung, die freisetzt, und zwar freisetzt, dass du dich dem Herrn zu allerletzt verantworten musst. Und ich eines Tages werde ich ohne Stephanie vor meinem Herrn treten. Ich werde sie nicht an meiner Seite haben. Ich muss Rechenschaft abgeben. Kann mich auch nicht auf irgendjemand berufen, der mal für mich gebetet hat. Ich muss Rechenschaft geben, wie ich lebe. Und was meine überzeugte, gelebte Taten gewesen sind. Und diese Kultur, das sind auch die Wege des Herrn. Ich werde noch dann zu den Wegen des Herrn kommen. Aber diese Kultur ist ganz entscheidend jetzt, liebe Geschwister, in dieser Zeit, wo wir spüren, wir werden gefestigt in dieser Zeit. eine Gesinnung der herzlichen Liebe zu kultivieren. Und diese Liebe hat nicht zuerst mit piep, piep, piep, wir haben uns so lieb und Kumbaya zu tun. Diese Liebe ist gegründet in der Wahrheit des Herrn, in seinem Wort, in dem Ja, Ja und Nein, Nein. Diese Liebe, diese Liebe kann durchaus mal eine Streitkultur beinhalten, kann eine Differenz beinhalten, diese Liebe. Kann etwas Unauflösliches, wo wir sagen müssen, du siehst das anders als ich, beinhalten. Und du liebst dich dennoch heiß. Wie geht das? Bin jetzt gerade eingeladen in Deutschland wieder. Die Deutschen mögen mich anscheinend irgendwie. Ich bin so froh. Eine Gruppe von Leitern aus einigen einflussreichen Gremien. Und das große Thema ist christlicher Nationalismus. Und ich soll mich doch bitte äußern zum Herrn Trump. Und wie ich jetzt das so lebe und ob ich Insight-Informationen geben kann, wie die so ticken, damit wir Deutschen hier mit der Spannung aus Amerika uns besser auseinandersetzen können. Würdest du bitte kommen? Ich habe für 3 Tage mal zuerst gar nichts gemacht. Keine Antwort, nichts. Seid Herr Kulturbeauftragter. Muss ich tatsächlich, ja, ich erzähle euch dann vielleicht nächstes Jahr, wie die Story ausgegangen ist. Ich gehe also hin. Aber ich sage, ich vertrete nicht den Herrn Trump. Auch nicht den Herrn Biden. Auch nicht die Republikaner. Auch nicht die Demokraten, auch nicht die christliche Rechte, auch nicht die sogenannten Evangelikalen. Wenn wir geistliche Leiter sind, dann vertrete ich eine Kultur, wie wir im Spannungsfeld miteinander kommunizieren und in diesem Spannungsfeld uns unsere Herzen nicht voneinander entfremden. Selbstverständlich gibt es Sachen, wo man sagen muss, no go, logisch. Aber wenn ich geistgefüllte Christen, die im Sprachen beten, den Herrn liebend, ihr Kreuz in einer anderen Partei wähle und ich mein Herz von ihnen entfremde aufgrund ihrer Wahl, dann entspreche ich nicht der Kultur dessen, was der Herr eigentlich tun möchte. Und mir wurden Freundschaften gekündigt aus Vermutung, dass ich mit den oder jenen was zu tun haben könnte. Oder? Und ich muss sagen, hey, unsere Kultur, die herzliche Gesinnung, da, wo wir uns nicht zuerst etwas unterstellen, sondern da, wo, wie hat das Jesus geschafft? Oder? Dass er aus der ganzen Bandbreite einer Gesellschaft, von den Zeloten, die waren noch rechter als die AfD, oder? Noch mit Waffengewalt, bis zu den Kollaborateuren mit dem Römischen Reich, der Abschaum einer jüdischen Gesellschaft. Wie hat er das geschafft? Solch eine Truppe, ohne sie zuerst zu konvertieren auf seine politische Gesinnung, sondern sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Amen. Jetzt sind wir in dieser Zeit zwischen Ostern und Auffahrt. Wir sagen Christi Himmelfahrt hier in Deutschland, gell? Die Schweizer sagen Duffert. Sagt mal Ufert. Ufert. So wie ein kleiner Schluck auf. Uffert. Uffert. In diesen Tagen hat sich ja Jesus gewaltig manifestiert. In verschiedenen Formen sich seinen Jüngern gezeigt. Ich bin begeistert, ich habe das mal alles chronologisch aufgelistet, wie viel er sich offenbart hat. Wir reden von 2 oder 3 vielleicht, aber es ist so ein Schatz, wie er sich seinem Volk immer wieder offenbart hat. Petrus berichtet sogar, einmal gab es mit 500 Personen auf einmal. Was war das für ein Gottesdienst? Habe ich mir gefragt. Stell dir mal vor, was haben die gedacht? Wenn schon 12 eine Herz, wir sagen Herzkrise, sie sagen wir in der Schweiz, wo, genau, ein Herzkasperl, oder? Jesus kommt durch die Türe, oder? Friede sei mit euch. Logisch, dass er das sagen muss, wenn alle in Panikmodus sind, oder? Was passiert dann, wenn, als er vor 500 kam und kein Wort wird darüber berichtet, oder? Item. Ich glaube, bevor ich dann noch auf die Wege des Herrn zu sprechen komme, aber ich möchte diese Kultur noch beten. Möchtet ihr sie auch noch tiefer empfangen, diese Kultur? Ich kann nur anreißen, ich kann nur etwas skizzieren. Aber ich spüre etwas. Die Kulturagenten des Reiches Gottes, die haben so einen schönen Duft. Oder? Einen Duft der Versöhnung, die sie bringen, aber auch ein Duft, wo eine Meinung, auch eine pointierte Meinung, durchaus sein darf. Oder du kannst nicht ein Brückenkopf sein. Wir wollen ja Brücken bauen. Aber du kannst nicht ein Brückenkopf sein, ohne eine felsenfeste Verankerung. Oder? Sonst bricht die Brücke ein. Also die feste Verankerung ist eine Voraussetzung, dass du überhaupt einen Bogen spannen kannst. Und wenn wir nicht Bogen spannen können über diese Spannungsbögen hindurch, dann sind wir einfach Wendehälse, gell? Fähnchen. Mal so und dann kommt der und sagt, ja, ich bin absolut einverstanden, wie du das auch siehst. Toll. Oder? Und dann kommt der Nächste, sagt zwar das Gegenteil, was du hören möchtest, sage ich, ich finde das auch ganz toll. Hauptsache, es passt für dich. Ne? Und passieren tut gar nichts, weil hier nicht ein Spannungsbogen überbrückt wird, welches wirkliche Brücken schafft. Und ein Zeichen jetzt in dieser Zeit von Ostern auf Auffahrt, verstehst du, der eine Jünger, als sie nach Emmaus gehen, die beiden, und Jesus kommt in einer anderen Gestalt, da sagt doch der eine, und wir haben gedacht, er sei es, der uns befreien würde. Und sie haben trotz der Nähe zu Jesus, haben sie diesen inneren Switch noch nicht geschafft, dass die weltlichen Überzeugungen und die weltlichen Vorstellungen, wie denn Gott sich zu benehmen hätte in unserem Reich, dass diese Überzeugung eigentlich haben weichen müssen einem Weg des Herrn, wo er sagt, hey ihr, die trägen und törichten Herzens, hallo, oder? Und dann bekommen sie 2,5 Stunden die beste Predigt, die je gehalten worden ist. Von Jesus selber und sie, oder? Brannte nicht unser Herz. Ich glaube, ihr seid außer Sehen, die ganze Glory Life Schule, die ihr auch zu Hause seid, die Häuser, ihr müsst diese Kultur, die Reich Gottes Kultur, diese Transformation in diesen Spannungsbögen hinzuhalten. Wenn ihr die Bude voll habt von Leuten, von Nachbarn, die hineinkommen werden, hast du pro Person eine extreme Meinung. Nicht die Meinung der Mitte. Was machst du damit? Du musst eine Beauftragung haben, dass du einen höheren Weg aufzeigen kannst. Du musst eine Beauftragung haben, dass du sagst, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Die Welt ist aber ein Erbe unseres Gottes. Und dieser Gott kommt als dieser Friedefürst, der auch die Nation noch einmal regieren wird. Aber dann nicht nur einfach mit als Schäfchen, sondern mit diesem eisernen Stab. Damit die Nation noch einmal erleben, was es heißt, nicht verführt zu werden, sondern einen gerechten König zu haben. Vater, ich bete das auch noch. Das ist mein zweites Gebet heute Abend. Ich bete, dass wir reden von Kulturrevolutionen, auch geschichtlich. Ob die in China stattfinden oder stattfinden sollen und jetzt vom Iran, dass sie endlich stattfinden. Vater, wir reden von diesen irdischen Revolutionen, die die Geschichte wirklich beeinflusst haben. Ich rede noch einmal von einer anderen Revolution, die wir brauchen. Wir reden noch einmal von dieser Kultur des Reiches Gottes. Wir reden und proklamieren diese herzliche Gesinnung zueinander und miteinander. Wir reden von diesen Spannungsbögen, die wir aushalten können in dieser Zeit. Wir beten, dass wir sogar in Konflikten miteinander stehen können, aber dass die Konflikte uns nicht irre machen. Vater, wir beten, dass Meinungen uns nicht auseinanderbringen, sondern die Herzen zusammenwachsen lassen. Vater, wir danken für dieses Haus, ein Haus der Kultur des Reiches Gottes. Und ich segne diese Häuser plural. Ich segne diese Gruppen plural. Ich segne diese Wohnungen plural, dass sie diese Transformation eines Gedankengutes des Reiches Gottes, der Hoffnungslosigkeit in dieser Polarisierung, dass sie hier einen Highway, einen höheren Weg beschreiten, der so attraktiv ist, dass Menschen sagen, hier kann ich leben. Hier kann ich sein. Hier kann ich ankommen. Vater, ich danke dir, dass wir die Kultur unserer Häuser, wir gewöhnen uns so an diesen Geruch. Wir gewöhnen uns an unseres Haus, an unserem Haus und wir merken es nie mehr, weil dieser Geruch an uns haften bleibt. Und wir spüren es nicht, bis wir manchmal in eine andere Küche gehen, in ein anderes Haus. Wir merken, es riecht anders. Danke, Vater, dass dieser Geruch zunimmt. Um dieser Welt willen, Gott. Um diese Unüberwindlichkeiten. Um diese Deadlocks, diese Einbahnstraßen, in der wir uns hineinmanövriert haben. In unserer Politik, in unserer Borniertheit, in unserer Eigenwilligkeit, in unserem Besserwisserwollen. Auch die Kirche, Gott. Hab Erbarmen. Hab Erbarmen. In der gleichen Nacht, nach diesem schönen E-Mail, habe nochmal was gehört, aber ich wusste es. Ich habe, und das wird das dritte Gebet noch, wo Jesus diesen, ich habe das sogar auf einen Sticky Note, so einen gelben Zettelchen habe ich noch gehabt, habe da noch diese Notizen draufgeschrieben und ich habe da draufgeschrieben, wo ich den Herrn wie diesen Impuls gehört habe. Ich bin der Herr der Straßen. Ich habe das noch nie gehört. Der Herr der Straßen. Ja, wir haben Straßennamen, wir haben, oder? Der Herr. So stellt er sich auch in der Bibel nicht vor, oder? Ich bin der Herr der Straßen. Es gibt 150 plus 70 andere Namen, aber der Herr der Straßen. Okay, neue Theologie, Andreas, sehr interessant, oder? Aber ich weiß, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Oder? Ich bin der Weg. Also die Substanz des Weges ist er. Also wo auch unser Weg er ist. und wir im Weg, im Vorwärtsgehen, auch auf Wegen, wirklich ihn finden und eigentlich näher zu ihm kommen. Nicht einfach nur ein Lebensziel erreichen oder Zielsetzungen, das ist alles gut und recht, aber unsere Wege im Wegen, da wird er sich als dieser Herr offenbaren. Ich bin dann so dankbar, Georg hat mir gesagt, das war so ein Thema gewesen, Anfang dieses Jahres, Irina, du hast das gemacht, gesagt, glaube ich, die Herrlichkeitswege. Gell? Also ein Wort über dieses Jahr. Und ich denke auch, Jesus musste zu mir auch heute Nacht noch sprechen, diese zwei Bedeutungen. Einerseits, ich bin der Weg, nicht neben ihm, wie der Jünger in Emmaus. Da lief noch jemand neben ihm. Wir haben etwas viel Besseres. Wir sehen uns nach der Predigt und dabei ist der Prediger in uns. Gell? Und wir können jetzt schon können wir die Predigt hören, die nie aufgeschrieben worden ist. Aber jetzt ist er in uns, die Wege des Herrn. Und eben neben Jesus laufen heißt eben immer wieder in dieser Enttäuschung zu sein, ich habe gedacht. Enttäuscht werden von Gott. Und das ist auch unter der Seelsorge, wir haben ja eine Seelsorgearbeit, immer wieder mal wieder ein geflügelter Begriff gewesen, eben was machen wir, wenn Gott uns enttäuscht? Das ist eine ganz heikle Weg, wo man dann angefangen hat, sogar Gott sogar Vergebung zuzusprechen, oder? Weil es die Seele braucht, oder? Und weil es der Seele gut. Und sage ich, vergib dir jetzt Gott, oder? Dass du jetzt das gemacht hast. Und gell, ich lache jetzt auch, aber ich muss sagen, ich muss euch gestehen, ich habe es, glaube ich, ein oder zweimal in meinen Jugendjahren auch gemacht. Weil manchmal diese Enttäuschung über wie der Herr führt, uns diesen Ärger verursacht manchmal in uns. Diesen Vorwurf an diesen Gott, wie konntest du nur? Aber in Jesus laufen, da fingen eben die Wege an, die konnten sie nie voraussehen. Kaum kam der Heilige Geist, da wurde der Philippus auf die Straße geschickt von Jerusalem nach Gaza von einem Engel, namentlich diese Straße gab es. Geh hin, ohne weitere Informationen. Er musste einfach gehen, musste sich auf den Weg begehen mit einer Weisung des Himmels und er wusste nicht, wohin und was passiert. Und er sah diesen Wagen des Kämmerers und er spürte in seinem Geist, halte hin, geh zu ihm, wusste aber nicht weiter. Die Wege des Herrn, dadurch kam das Evangelium nach Afrika. Dem Petrus, kaum der Geist gefallen, er in seinem Obergemach, beziehungsweise auf dem Dach und diese offene Version mit diesen Bettlaken. Petrus schlacht und es sind Männer an der Türe. Geh mit ihnen auf den Weg und folge ihnen. Keine Ahnung, wohin gehe ich? Was sind das für Wege, die ich jetzt gehen muss? Und er kam zu diesem Haus von diesem Römer. Absolut unvorstellbar. Ein großes Rotlicht. Jetzt über diese Schwelle zu gehen und sich zu verunreinigen, geschweige denn den Brüdern, Geschwistern in Jerusalem Rechenschaft abzuliefern. Warum? Oder? Und der Heilige Geist fällt und er wusste jetzt, das ist der Grund, warum die Wege hier sind. Paulus auch, auf dem Weg, die gerade in Damaskus, den gibt es heute noch den Weg. Ein Freund von mir hat ein Gebetshaus in Damaskus, an der gleichen Straße. Und Jesus kam und hat diesen Christenverfolger an sein Herz gezogen und auf seinem Weg, oder? Und wurde dann von einem Freund, einem Bruder, der Angst vor ihm hatte, wieder sehend gemacht, indem er sagt, Bruder Saulus, gell, Bruder, nicht du. Loch, der du uns verfolgt hast und unsere Familien zerstört hast, der du die Gemeinde gebrandschatzt hast. Bruder Saulus, sei sehend, der hat mich geschickt. Die Unbekannten, die diese Kultur gelebt haben. Was sind das manchmal für Wege, die Gott uns führt? Gibt es ein paar Leute, die so auch so Fragen momentan an Wege haben des Herrn, wie du gerade geführt wirst? Eine Person. Ah doch, zwei, drei, vier. Danke für eure Ehrlichkeit. Alle anderen, ihr seid voll on the way. Keine Fragen. Was sind das für Wege, die der Herr uns führt? Aber ich spüre auch die Wege der Körperschaften, gell? Die Wege eines Dienstes, die Wege einer Gemeinde. Freunde, anschnallen bitte. Gell? Wir können unsere Zielsetzungen machen, wir können unsere Jahresplanung machen. Wir sind gerade in der Schleife, in einem Prozess, wo wir große Ziele gesetzt haben. Und das wollen wir, und da haben wir noch offene Stellen und wir brauchen noch Hilfe da. Und wir suchen eine neue Lokalität und wir haben das. Und ich darf alle zwei, drei Monate wieder vor die Gemeinschaft treten mit schönen PowerPoints und sagen, wir haben abgeschlagen, das ist erreicht, das ist noch nicht erreicht, das ist noch pendent, oder? Ich habe das alles gelernt. Ich habe mal sogar eine Leadership-Management-Schule gehabt. Ich kenne die Zielsetzung, alles, was wir machen können. Und der Herr sagt, es ist meine Zeit. Es ist meine Umsetzung. Es ist meine Positionierung, als die Zeit gekommen war. Und darum die Wege des Herrn. Ich möchte noch, bevor wir dann abschließen, weil Jörg dann noch abschließen möchte und wir gehen dann nach Hause in 5 Minuten, 10 Minuten. Ich möchte mit euch noch kurz auch noch über eine andere Straße. Der Herr ist auch der Herr über den irdischen Straßen. Ganz wichtig noch zu sagen. Eben die gerade Straße von Damaskus, die Straße von Jerusalem in Gaza habe ich mir aufgeschrieben, die Königsstraße. 4. Mose 20, das ist die Straße, wo Mose dem König Edom gebeten hatte, darf ich auf dieser Straße durchreisen, hin zum verheißenen Land. Der König von Edom hat gesagt, jetzt kommt nicht in die Tüte, oder? Es gibt diese Straße, denkt an der Jesaja 19 Straße, oder? Die dann wiederhergestellt wird von Ägypten mit Juda in der Mitte, Zion in der Mitte bis hin nach Assur, diese Straße. Und jetzt gibt es eine Straße, Hormus, wo 20% des weltweiten Ölhandels durch dieses Nadelöhr läuft. Und ein Mullah sagt, die Straße ist zu und unsere Spritpreise explodieren. Und dann sagt ein gewisser Herr Trump ins Mikrofon, die Straße ist wieder offen und die Spritpreise senken sich wieder. Und der nächste Tag, sie ist doch wieder zu, geht wieder nach oben. Weltliches Öl ist blockiert. Aufgrund einer Einflussnahme von weltlichen Herrschern. Himmlisches Öl wird freigesetzt aufgrund einer Autorisierung, einer Regentschaft von geistlichen Männern, Frauen, Söhnen und Töchtern Gottes, wo sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit. Seht ihr, dass auch diese Situation, diese Straßen, Straßen des Herrn sind? Die gehören nicht Iran, gehören auch nicht Amerika, gehören auch nicht NATO. Sie sind des Herrn. Und ich meine das mit euch noch beten zu wollen, dass wir in diesen Zeiten leben, wo das Öl des Herrn gewaltig fließen wird. Gewaltig fließen wird. Ich habe zu Hause ein kleines Ölfläschchen. Es gab ein Wunder in Amerika, sage ich euch noch kurz. Da floss aus einer Bibel ständig Öl raus. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ich habe so ein kleines Ölfläschchen mit diesem Bibelöl drin. Das wird nicht alle bei mir dran momentan. Ich gebrauche es, wird einfach nicht alle. Das Öl des Herrn fließt. Wenn wir die Welt, die Schlagzeilen der Welt sehen, was der Herr, oder? Sehen wir mit all den Straßen, was ich kurz erwähnt habe, und all auf den Wegen, sehe ich, wie der Herr da genau das Gegenteil macht. Und das Öl wird hier umso mehr fließen. Einverstanden? Lass uns aufstehen. Ich weiß, da draußen noch ein prophetisches Bild da mit dem Namen, das Öl wird fließen. Nehmt ihr dann alle noch mit, könnt ihr gratis mitnehmen. Aber die Wege des Herrn, das ist mein drittes Gebet, und das, die Straßen des Herrn, der Herr der Straßen der Wege. Persönlich, wo du in diesem Christus die Wege des Herrn weiterläufst, da seid ihr dran. Aber wo wir auch als Körperschaft proklamieren können, als Körperschaften plural proklamieren können, in all den Häusern, die zuschauen, in all den Häusern, ob das in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland sind, dass wir Ölhäuser haben. Ölhäuser. Vater, ich danke dir, dass es Ölhäuser sind, wo die Substanz nicht aufhört. Vater, ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich über die Brothäuser gesprochen. Aber jetzt, ich danke dir, Jesus, dass wir sagen können, wenn zwei oder drei Mächtige ein Nadelöhr zutun können und eine Weltwirtschaft beeinflussen, wie viel mehr können die Gerechten sagen, es gibt eine Wirtschaft des Himmels, wo das Öl fließt und nicht aufhört. Und wir rufen an den Herrn dieses Öls, welches nicht aufhört, bis auch alle Schulden bezahlt sind. Halleluja. Vater, ich danke dir von Herzen, dass das unser Vertrauen ist. Und ich segne euch jetzt auch. Ich segne euch im Weitergehen, im Glauben, in diesen turbulenten Zeiten. Ich segne euch, dass ihr euch angedockt wisst in diesem Wirtschaftskreislauf des Himmels. Ich segne euch, dass ihr wisst, eure Münder machen den Unterschied. Die Münder, die Zunge wie ein großes Schiff lenkt, wie die Öltanker jetzt vor diesem Hormus beschossen werden, weil sie sich wie fette Wale nicht bewegen können. Aber Vater, wir sagen, unser Schiff, unsere Leadership, dieses Schiff, was du uns gegeben hast, dieses Schiff des Reichs des Herrn, wo diese Meere beansprucht, diese Meere der Menschenherzen. Vater, wir sagen, diese Schiffe, voll von Öl sind sie. Voll des Öles, der Heilung, der Wiederherstellung, der Versorgung. Und ich danke dir, dass unsere Zapfsäulen keine Preissprünge kennen, sondern beständig etwas fließt, beständig nie aufhört, beständig die Versorgung wachsen lässt. Halleluja. Vater, wir danken dir vielmals. Wie im Himmel, so auf Erden. In deinem Namen. Amen. Amen. Behaltet die drei Gebete in eurem Herzen. Der Herr mit euch, und danke vielmal, dass ihr meinen Eidgenoss mal wieder zugelassen habt. Ja, wir danken vielmals für das Vorrecht, dass wieder Eidgenossen zu uns gesprochen haben. Halleluja. Wir vermissen ja sonst den Dialekt auch wieder. Aber nicht nur den Dialekt. Wow, das war so tiefgehend, so stark. Halleluja. Geben wir den beiden nochmal einen kräftigen Applaus. Wirklich so ein reichhaltiges Menü. Habe ich euch zu viel versprochen, dass da Schätze sind? Das ist Hammer. Die erste Stunde mit der Intimität mit dem Herrn und jetzt in der zweiten Stunde dieses Prophetische. Auch ja, das habe ich noch gar nie gesehen mit der Straße von Hormus. Das müssen wir wirklich als prophetisches Zeichen nehmen für die himmlische Ölindustrie. Ja. Halleluja, Amen. Die himmlischen Ölstraßen und Wege, preist den Herrn, so stark. Ja. Halleluja. Und auch das, was Andreas gesagt hat über die Kultur des Himmels. Ich glaube, das ist wirklich so wichtig in dieser Zeit. Ich habe ganz am Anfang des Jahres habe ich eine Botschaft gehalten über dieses Jahr, was wichtig ist in diesem Jahr. Und da habe ich auch darüber gesprochen, einfach sein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich glaube wirklich, Gott legt seine Autorität in dieser Zeit auf Leute, die genau diese Position einnehmen. Drüber, weißt du, über den Parteien, über den Meinungen, über diesen ganzen Dingen, die wirklich die Position des Reiches Gottes einnehmen. Ich habe das Anfang des Jahres in der, ich glaube, es war die erste Botschaft, die ich Anfang des Jahres gehalten habe, prophetisch fürs neue Jahr oder sogar noch die letzte im alten Jahr für das neue Jahr. Und da habe ich das noch gesagt und das habe ich mich gerade wieder daran erinnert. Gott wird in diesem Jahr seine Autorität und Vollmacht auf diejenigen legen, die die Position drüber einnehmen. Und diejenigen, die so parteipolitisch unterwegs sind im Leib Christi, werden Autorität verlieren. Das ist so. Vielleicht kurzfristig Aufmerksamkeit haben, Follower und Klicks und so weiter, weil dann natürlich die Blase, die dieselbe Meinung hat, natürlich dahinter ist und so weiter und die sind ja entschieden. Aber mittel- und langfristig verlieren sie Autorität, weil es nicht die Position des Reiches Gottes ist. Und deswegen so vielen Dank, es ist so wunderbar auch darin mit euch verbunden zu sein, weil das ist genau unser Herz und das ist genau unsere Position, weil ich glaube, darauf liegt geistliche Autorität. Ich habe in der Predigt, habe ich drüber gesprochen, auch über Jesus, ja, wann hat Jesus sich zu irgendeiner tagespolitischen Sache geäußert? Das Einzige, was er über Herodes mal gesagt hat, war der Fuchs. Ja. Das ist recht harmlos eigentlich, ne? Hat sich nie geäußert, er hat sich nicht über die Zeloten geäußert, er hat sich nicht über die Partei der Pharisäer oder der Sadduzäer oder was auch immer geäußert, er hat sich nicht über die Römer geäußert. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und ich meine, niemand wird bezweifeln, dass er Autorität hatte. Über all die Reiche, über all die Mächte, über all die Gewalten. Halleluja. Weißt du, wir haben diese Position der Autorität. Das ist unsere Position. Und deswegen sind wir bestimmt, die Ströme im Geist zu lenken und zu leiten. Amen. Deswegen können wir sprechen. Also der Leib, der diese Position einnimmt oder der Teil des Leibes oder wie auch immer, hoffentlich der ganze Leib, der diese Position einnimmt, der hat wirklich Regierungsautorität. Wie von euch wollen Regierungsautorität wahrnehmen? Ich glaube, hier jeder Glory Life Schüler, du wirst dafür trainiert. Unser Motto ist ja übernatürliche Weltveränderer. Wie kannst du die Welt übernatürlich verändern, wenn du auf den Wegen des Natürlichen unterwegs bist? Du musst die Wege des Natürlichen verlassen und du musst auf die Wege des Übernatürlichen gehen, auf die Herrlichkeitswege. Und dort hast du Autorität über die natürlichen Wege. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus, für diese Klarheit der Offenbarung, Herr. Danke, Jesus, Herr, für dieses Wort heute Abend, Herr. Danke, Herr, deine Worte sind wirklich Geist und Leben und sie bringen hervor, wozu sie gesandt sind, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir es empfangen dürfen. Wir empfangen es im Glauben. Wir nehmen es auf in unserer geistlichen DNA, in unserer geistlichen Kultur, in unserem geistlichen Verdauungssystem. Halleluja. Wusstest du, dass du ein geistliches Verdauungssystem hast? Amen. Genauso wie ein weltliches oder natürliches hast du ein geistliches Verdauungssystem. Ist wichtig, weißt du? Manche Sachen, die es gibt Ballaststoffe, die sind sehr gesund, ja, die müssen ein bisschen mehr verdaut werden. Aber es ist sehr gesund, es ist sehr gut für die Verdauung. Ja? Wenn du immer nur so den Zucker isst oder so, das geht zwar schnell durch, aber es bewirkt halt auch nicht so viel. Ja? Aber Ballaststoffe, preis den Herrn. Also, ich wünsche dir eine gute Verdauung. Im Chinesischen, wenn man jemandem guten Appetit wünscht, dann auf Chinesisch sagt man nicht guten Appetit, sondern man sagt, ich wünsche dir einen guten Magen. Also, gute Verdauung. Preist dir dann, das wünsche ich dir. Halleluja. Und jetzt lasst uns noch hineinsäen in diesen Boden. Lasst uns hineinsäen in diesen Boden des Wortes, des Geistes. Lasst uns hineinsäen in den Dienst von Stephanie und Andreas. Es ist wunderbar, es ist ein Vorrecht, da hineinsäen zu dürfen, weil Gott hat sie wirklich gesetzt in dieser Zeit als mächtige Säulen im Reich Gottes, die wirklich Dinge einfach voranbringen und die Welt verändern. Sie sind übernatürliche Weltveränderer. Wir haben in der Glory Life Schule, lassen wir nur übernatürliche Weltveränderer sprechen, weil wir wollen ja übernatürliche Weltveränderer hervorbringen. Also solltest du besser übernatürliche Weltveränderer auch hier vorne hinstellen. Und preist den Herrn für das Vorrecht, dass wir heute Abend in ihren Dienst investieren dürfen. Also frag den Heiligen Geist, was soll ich investieren, was darf ich investieren? Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du live hier vor Ort bist. Entweder du kannst in bar geben, wenn wir gleich die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist, und kannst dann in den nächsten Tagen überweisen, die eine Hälfte in den Eimer, die andere Hälfte mit nach Hause. Wenn du über Livestream zuschaust, wie immer werden dir die Infos eingeblendet, wie du jetzt sofort geben kannst, entweder per PayPal, per Kreditkarte oder per IBAN-Überweisung. Also, tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Wir geben die Eimer durch. Tu es mit dankbarem Herzen, tu es mit glaubensvollem Herzen, und der Herr segne dich dabei. Halleluja. Preist den Herrn.